Übung 2. Beispiel. Möchten Sie mitkommen? Ja, ich komme mit. Ja, ich komme mit. Ja, ich komme mit. Und jetzt Sie. Möchten Sie mitkommen? Ja, ich komme mit. Müssen Sie umsteigen? Ja, ich steige um. Möchten Sie reinkommen? Ja, ich komme rein. Wollen Sie ausgehen? Ja. Ich gehe aus. Können Sie anfangen? Ja, ich fange an. Wollen Sie aussteigen? Ja, ich steige aus. Müssen Sie zurückkommen? Ja, ich komme zurück. Wollen Sie einkaufen? Ja, ich kaufe ein. Möchten Sie fernsehen? Ja, ich sehe fern.